Der Leutnant mit dem General, der Dienst war den Typen scheißegal. Es läuft nur noch Geschlechtsverkehr. Schönen Bundeswehr, der Frieden starrt, tagt durch die Nacht und überlegt, was man jetzt macht. Doch plötzlich macht der eine Hauptmann und der Bundeskanzler an.